Bevor ihr euch wundert, wir haben hier mehrere Gruppen, wir haben hier mehrere Menschen, die gestern von der Polizei festgenommen wurden, wo der Innenminister Deutschlands, der Bundesinnenminister, wo der Innenminister Berlin und wo der amerikanische Botschafter sich dafür eingesetzt hat, dass eine Kämpferin, eine Frau, die in Gefängnissen zionistischer Haft gefoltert wurde, verhaftet wurde, Rasmiya Ode, dass ihr das Schengen-Visum entzogen wird, dass ihr verboten wurde, hier Kunst zu tun, was ihr passiert ist, dass diese Frau ausgeschlossen wird und aufgefordert wird, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, weil sie die deutsche Befindlichkeit und die deutsch-heuchlerische Befindlichkeit angezapft hat. Wir sagen nein, auch wenn sie hier nicht physisch ist, sie ist mit uns, sie ist in unserem Herzen, genau wie alle anderen, genau wie Mumia Abu Jamal, genau wie Peltier, genau wie alle anderen, die in den Gefängnissen sind. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität und Freiheit für alle Revolutionärinnen, für alle Revolutionärinnen in Gefängnissen, Freiheit für alle Revolutionärinnen in imperialistischer Haft, Freiheit für alle Revolutionärinnen in kolonialistischer Haft und nieder mit dem Kolonialismus, nieder mit dem Neokolonialismus. Nein, es ist kein Neokolonialismus, es ist weiterhin ein Kolonialismus, das uns unterdrückt und das versucht, uns das Wort zu verbieten und das versucht, unseren Kampf in den Dreck zu ziehen. Wir sagen nein, wir sind gerade wenig, aber damals war die russische Revolution auch wenig und sie hat die ganze Welt verändert. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Und hoch der Kampf der Arbeiterinnenklasse! Aber ich sage es hier an dieser Stelle nochmal: Eine Arbeiterinnenklasse, die von Zionismus profitiert, auf die ist kein Verlass! Die palästinensische Arbeiterinnenklasse ist zweierlei Druck unterstellt. Einmal den Druck der Besatzung und einmal den Druck der Ausbeutung durch Deutschland, durch den Zionismus. Und die palästinensische Frau, wenn sie Widerstand leistet, dann leistet sie Widerstand gegen den Zionismus. Ihr auch. Aber sie leistet auch gegen ihre Patriarchat, gegen ihre Männlichkeit. Also ist sie auch einer doppelten Belastung ausgesetzt. Wir stellen sie nicht hervor, denn sie ist auch nur ein Teil des internationalistischen, feministischen, antikolonialistischen, antiimperialistischen Kampfs. Und wir haben heute hier unter uns eine Dichterin, eine palästinensische Frau, die eine befreite Gefangenin ist, dank der ganzen Kampagne, die stattgefunden hat. Darin Tatur ist unter uns heute eine befreite Gefangene. Hoch auf Darin Tatur! Wir werden jeden und alle Gruppen, die sich beteiligt haben, das Wort lassen, ihre Perspektive aufzuwerfen. Deshalb nur etwas Geduld und Regen hält uns nicht auf. Dankeschön.